Hallo, hallo. Hallo, Charlie. Charlie, kommst du heute? Ach, schön. Du, Charlie, nimm dein Taxi, bitte. Ach, ich bin so nervös. Wähle ich das Kleid in grün oder blau? Was trägt eine Frau für Charlie? Ah, als ich kennengelernt, trug ich grün. Also nehme ich heute blau für Charlie. Das Dekolleté bleibt sehr dezent. Ein Mann schätzt immer das, was er nicht kennt. Man deutet alles nur an bei einem Mann. Bei einem Mann? Ja. Wie Charlie. Heute Abend kommt Charlie zu mir. Und er wird mich bestimmt etwas fragen. Doch er bleibt heute lange bei mir. Und ich weiß nicht, was soll ich ihm sagen? Soll ich ihm sagen? Ich hab gewartet, mein Freund. Und ich hab solche Sehnsucht nach dir. Das weiß er ja längst, doch das weiß er ja längst. Sonst käm heute Nacht nicht zu mir. Nehme ich der Retour, frisch oder zart? Was ist denn apart für Charlie? Als er zuerst mich geküsst, war ich blass. Also das ist der Ton für Charlie. Und das Parfum, was reicht ihn an? Er gibt das Süße also vor der Spanne. Bin ich nun wirklich die Frau für einen Mann, für einen Mann? Für einen Mann? Ja, wohl. Wie Charlie. Heute Abend kommt Charlie zu mir und er wird mich bestimmt etwas fragen. Doch er bleibt heute lange bei mir und ich weiß nicht, was soll ich ihm sagen. Soll ich ihm sagen? Ich hab gewartet, mein Freund, und ich hab solche Sehnsucht nach dir. Oh, das weiß er ja längst, doch das weiß er ja längst, sonst käm heute Nacht nicht zu mir. Hallo, was ist denn? Charlie? Oh, Charlie, kommst du nicht mehr? Warum? Oh, er bekommt kein Taxi.